das Wandern hielt mich munterhin auf unwirtbarem Wege. Die Füße frugen nicht nach Rast, es war zu kalt zum Stehen. Der Sturm all fort mich wehen, der Rücken fühlte keine Last. Der Sturm all fort mich wehen. Des Kühles engem Haus hab Obdach ich gefunden. Doch meine Glieder ruhen nicht aus, so brennen ihre Wunden. Auch du, mein Herz in Kampf und Sturm, so wild und so verwegen, fühlst in der Stille erst deinen Wurm. Mit heißem Stich sich Regen, fühlst in der Stille erst deinen Wurm. Mit heißem Stich sich regt.